Auf der Ebene des Geschlechts sind sich Mann und Frau, obwohl verschieden, in dem, was sie einander geben und voneinander nehmen können, ebenbürtig. Und der Austausch ihrer Liebe als Mann und Frau gelingt und geht weiter, wenn sich ihr Geben und Nehmen auch in anderen Bereichen ausgleicht und ergänzt. Das gilt sowohl im Guten wie im Bösen. Wenn daher der eine dem anderen etwas Gutes tut, lässt diesem sein Bedürfnis nach Ausgleich keine Ruhe, bis auch er ihm etwas Gutes gibt. Weil er ihn aber liebt, gibt er ihm zur Vorsicht etwas mehr des Guten, als es der Ausgleich erfordert. Dann kommt der andere unter Druck und auch er gibt, weil er liebt, zur Vorsicht etwas mehr des Guten, als es der Ausgleich erfordert. So steigert sich der Austausch des Guten. Aber nur wenn es dazwischen immer wieder zum Ausgleich kommt und eine neue Runde des Austauschs beginnt. Wenn es zu keinem Ausgleich kommt, hört der Austausch auf. Denn wer nimmt, ohne zu geben, dem will der andere bald nichts mehr geben. Und wer gibt, ohne zu nehmen, von dem will der andere bald nichts mehr haben. Auch wenn der eine dem anderen mehr gibt, als dieser auszugleichen, imstande oder willens ist, oder wenn der andere mehr will, was der andere zu geben imstande oder willens ist, hört der Austausch auf. Daher muss sich das Maß des Gebers am Maß des Nehmers und das Maß des Nehmers am Maß des Gebers messen. Das bedeutet aber auch, dass dem Austausch von vornherein ein Maß gesetzt ist, das ihn begrenzt. Wir brauchen aber, wenn eine Paarbeziehung gelingen soll, auch den Ausgleich im Bösen. Wenn der eine dem anderen etwas antut, das ihn schmerzen und verletzen muss, dann muss auch das Opfer dem Täter etwas antun, das ihn ähnlich schmerzt und ihm ähnlich Schweres abverlangt. Wenn sich das Opfer aber zu gut ist, um auch böse zu sein, dann gibt es keinen Ausgleich und die Beziehung ist gefährdet. Wenn zum Beispiel der eine Partner fremdgegangen ist und der andere in seiner Unschuld verharrt, kann sein Partner nicht mehr ebenbürtig werden. Wenn aber auch er im Bösen ausgleicht, kann die Beziehung wieder aufgenommen werden. Nur darf das Opfer, wenn es den Täter liebt, ihm nicht gleich viel Schlimmes antun, denn dann bleiben sie sich nichts mehr schuldig. Es darf ihm im Bewusstsein der eigenen Unschuld auch nicht mehr des Schlimmen antun, denn sonst gibt es ihm das Recht, selbst wieder böse zu sein. Nein, es muss ihm ein bisschen weniger des Schlimmen antun. Dann wird sowohl der Gerechtigkeit als auch der Liebe Genüge getan. Und der Austausch im Guten kann wieder aufgenommen und weitergeführt werden. Wenn aber Opfer und Täter sich gegenseitig jeweils mehr des Schlimmen antun, dann gehen sie mit dem Schlimmen um, als sei es ein Gutes, und der Austausch im Schlimmen nimmt zu. Auch ein solcher Austausch bindet das Paar aneinander, aber zu ihrem Unglück. Übrigens kann man die Qualität einer Paarbeziehung daran erkennen, ob sich der Austausch eher im Guten oder im Schlimmen vollzieht und wie hoch der Umsatz ist, im Guten oder im Schlimmen. Damit habe ich auch einen Hinweis gegeben, wie man eine Paarbeziehung wiederherstellt und glücklich macht. Man geht vom Austausch im Schlimmen wieder zum Austausch im Guten über und steigert ihn mit Liebe.